4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Die Geschichte von Jason Everman. It is plain to see that I have one foot out the door. And I know that your dear heart is telling you to run deep down somewhere, deep down somewhere. I heard somebody say that that I can give, and I know that without me you'll find just what you need deep down somewhere, deep down somewhere. I heard somebody say that the brightest lights cast the biggest shadows. So, honey, I gotta let you go. We've always said, once upon the other side, it's best not to look back. That's what we say about farewell. That's what we say about farewell. By her words, picked the loom and weighed it high, slowly feeling the northern breeze, the taste that will defend this time. Loose your heart, the beating beast, and move your hips across the ground, faced with the reason to circumvent the old styles and words. Die Geschichte von Jason Everman. Eigentlich hatte ich der gerade gehörten Seattle-Band Rose Windows und ihrem famosen neuen Album mit dem Titel The Sun Dogs, die Sonnenhunde, aus dem ich gerade Musik gespielt habe, für die heutige Sendung eine prägende Rolle zugedacht. Doch es kam, wie so oft, wieder einmal alles ganz anders. Wenngleich das für die Rose Windows verantwortliche Label Sub Pop im Verlauf schon eine Rolle spielt. Ebenso wie die Gegend, Seattle, der amerikanische Nordwesten. Aber die Zeit ist zunächst eine ganz andere. In den frühen Tagen dieses Senders 1 Live, Mitte der 90er Jahre etwa, besuchte mich innerhalb einer Abendsendung die amerikanische Rockband Chavez anlässlich eines Interviews. Auf das ich mich übrigens aus einem ganz besonderen Grund sehr freute. Clay Tarver nämlich, der Gitarrist der Band, hatte zuvor einer Formation angehört, die zu meinen absoluten Lieblingen der späten 80er Jahre zählte. Diese Gruppe hieß Bullitt La Volta. Sie kam aus Boston und im Nachhinein lässt sich über sie vielleicht sagen, dass ihr Sound eine Art Vorläufer dessen war, was sie später als Emo-Core zu einem enorm angesagten Genre auswachsen sollte. Verzweiflung, Einsicht zwar in das unvermeidbar Scheinende, den Tod etwa, und trotzdem eben dies, trotz. Sunshine etwa ist ein unfassbar guter Song aus dem Swan Dive betitelten Album der Band, welches 1991 erschien, übrigens auf dem Sub Pop Label. Die Schlusszeilen am Ende des Songs wirken, als bündele sich hier Auflehnung, Triumph, Spott und vieles mehr, was der eigenen Vergänglichkeit entgegengeschleudert wird. And if I die, the sun keeps shining. Die Sonne wird einfach weiter scheinen. Bullitt La Volta. We'll be right back. Die Geschichte von Jason Everman. Clay Tarver, der ehemalige Bullet LaVolta-Gitarrist, lebt heute, knapp 25 Jahre später, mitsamt seiner Familie in Los Angeles. Er verfasst Drehbücher, arbeitet als Regisseur und auch noch als Musiker. Und gelegentlich schreibt er für die New York Times. Vor wenigen Tagen erschien dort ein von ihm verfasster Artikel über einen Jason Everman, der offiziellen Angaben zufolge 1967 in Kodiak im Bundesstaat Alaska geboren worden sein soll. Everman selber zweifelt das an und glaubt vielmehr, er sei ein paar Meilen weiter in Jusinki zur Welt gekommen. Ganz genau kann er es nicht wissen. Kurz nach seiner Geburt nämlich verlässt seine Mutter gemeinsam mit ihm den unwirtlichen Ort und siedelt sich nahe Seattle in der Vorstadt Poulsbo an, wo sie auch erneut heiratet. Einen ehemaligen Marineangehörigen namens Russ Sieber. Seinen tatsächlichen Vater lernt dieser Jason Everman erst viele Jahre später kennen. Als Kind stottert Jason eine Zeit lang und seine Mutter, geplagt von Depressionsschüben und Alkoholeskapaden, sagt, er möge die Worte doch bitte entweder ausspucken oder aber schweigen. Jason Everman schweigt, zusehends. Gemeinsam mit einem Freund besorgt er sich eine Waffe und zerballert damit in der Schule eine Toilettenanlage. Die Strafe ist vergleichsweise milde, Ausschluss vom Unterricht auf Zeit. Aber Everman muss zusätzlich einen Psychiater aufsuchen. Der ist nebenbei Musiker, hat etliche Gitarren bei sich zu Hause herumfliegen und die wiederum erwecken das Interesse von Jason. Er steigert sich von nun an in die Vorstellung hinein, er müsse unbedingt Musiker werden. Und er entdeckt Punkrock. Die Geschichte von Jason Everman. Jason Everman hat einen Freund, der heißt Chet Channing und spielt noch vor Dave Grohl, klar, Schlagzeug in einer Band, die sich seit kurzem Nirvana nennt. Im Sommer des Jahres 1989 steht für Nirvana die erste größere Tournee an, nachdem kurz zuvor das Debütalbum der Band Bleach eingespielt worden ist. Die Gruppe hat noch Schulden bei ihrem Produzenten Jack Endino. Etwas mehr als $600. Weder Kurt Cobain, noch Chris Novoselic, noch Chet Channing können die Summe aufbringen. Aber Jason Everman, der hat so viel Geld. Inzwischen nämlich hat er seinen leiblichen Vater oben in Alaska besucht und ihm bei der Arbeit als Fischer geholfen. $20,000 hat er damit verdient. Nirvana möchten im Übrigen auch einen zweiten Gitarristen in der Band haben. Cobain nämlich hat Probleme, bei einigen Songs zu singen und gleichzeitig Gitarre zu spielen. Schlagzeuger Chet Channing empfiehlt natürlich seinen langjährigen Freund Jason, der denn auch prompt Nirvana-Mitglied wird und auch die ausstehenden $600 bezahlt. Als Dank erscheint sein Name auf dem Cover des Debütalbums innerhalb der Auflistung der Bandmitglieder, obwohl er nicht eine Note zum Album beigetragen hat. Jason Everman, Guitar. Und auch sonst, anfangs läuft alles gut, auch wenn etliche der Konzerte schwach besucht sind im Sommer 1989. Es gibt nur ein Problem, ein zunehmendes Problem. Kurt Cobain ist häufig schweigsam, brütet vor sich hin. Und ähnlich verhält es sich während der oft etliche Stunden dauernden Fahrten von Ort zu Ort mit Jason Everman. Der zieht sich zunehmend völlig in sich zurück, spricht kaum noch überhaupt ein Wort. Nach einer Show in New York steht für Cobain fest, er will mit Everman nicht weiter spielen. Aber ihn aus der Band werfen, das will er auch nicht. Das ist ihm zu geschäftsmännisch. Folge: Die restlichen Konzerte werden allesamt abgesagt. Die Band begibt sich auf den Weg nach Hause. 3000 Meilen in 3 Tagen. Während der Fahrt fällt kaum ein Wort. Dann schließlich steht fest, Jason Everman ist ab sofort kein Nirvana-Mitglied mehr. Und die $600 wird er nie zurückbekommen. Musik aus dem Debütalbum von Nirvana, ich habe es eben erwähnt, Bleach, und zwar die einzige Fremdkomposition Love Buzz ist ein Titel, der im Original von der alten niederländischen Band Shocking Blue stammt, die ihrerseits berühmt geworden ist durch den Titel Venus und die dieser Cover-Versionstat von Nirvana am Ende des Tages sicherlich zu einem Gutteil auch die Tatsache verdankt, dass Shocking Blue heute ebenfalls als handfeste Kultband durchgehen dürfen. Noch im selben Jahr, 1989, geschieht rund um Jason Everman etwas sehr, sehr Ungewöhnliches. Die zu diesem Zeitpunkt verglichen mit Nirvana noch wesentlich populärere Seattle-Band Soundgarden, ausgestattet bereits mit einem sogenannten Major-Deal bei A&M Records, diese Gruppe also sucht einen neuen Bassisten, nachdem der ursprüngliche Basser Hiro Yamamoto ausgestiegen ist. Ihm nämlich wird die Sache bereits jetzt viel zu groß. Die Band veranstaltet eine Art Casting, um so einen Nachfolger zu finden. Unter den Kandidaten befindet sich neben dem späteren Soundgarden-Bassisten Ben Shepherd auch dessen Freund, Jason Everman. Und genau der macht das Rennen. Er ist super präpariert und überzeugt. Herbst 1989. Soundgarden gehen auf große Tour durch die USA. In Chicago kreuzt sich ihre Tour mit der zweier anderer Bands, die an diesem Abend das Vorprogramm bestreiten werden. Mudd Honey und Bullitt LaVolta. Hier in Chicago lernt der Bullitt LaVolta-Gitarrist Clay Tarver Jason Everman erstmals persönlich kennen. Die Wege der beiden kreuzen sich noch einige Wochen lang. Bullitt LaVolta nämlich bestreiten in dieser Zeit das Vorprogramm für Soundgarden. Tarver erinnert sich, wie in diesen Wochen alles auf den großen Durchbruch von Soundgarden gebürstet scheint. Die Band verkauft 16 unterschiedliche T-Shirt-Motive am Merchandise-Stand, stellt erstaunend fest. Dazu reist sie in einem gigantischen Tourbus. Und viele, die er trifft, beneiden Jason Everman, den neuen Bassisten der Band, dessen Zukunft einfach nur rosig scheint. Mit seinen langen, lockigen Haaren, seinen weichen Gesichtszügen, seinen Posen wirkt er nur zu einnehmend, nicht nur bei den Mädchen. Smart ist er und witzig, so erinnern sich Zeitzeugen. Was sie nicht wissen, mit zunehmender Zeit verfinstert sich das Gemüt des Jason Everman erneut auf rätselhafte Weise. Er stoppt schließlich jegliche Kommunikation, schürt eine unheilvolle Stimmung innerhalb der Soundgarden-Band, die Kopf und Sänger Chris Cornell am Ende der Tour zum Thema machen wird. Eine Besprechung, von der Jason Everman eigentlich glaubt, es ginge um das neue Album. Er irrt. Es geht um seinen Rauswurf. Genau der erfolgt dann auch. Innerhalb eines Jahres wird Everman so aus zwei Bands gekickt, die am Ende ihrer Tage mehr als 100 Millionen Alben verkauft haben werden. Was nun? Soundgarden ohne Jason Everman. Die Geschichte von Jason Everman. Er hält sich mit Aushilfsjobs über Wasser, geht nach New York, arbeitet unter anderem im Lager der Plattenfirma Caroline Records. Er spielt in einer Reihe von Bands. Bemerkenswert darunter ist vielleicht eine namens Mindfunk, die ich gleich noch spielen werde und die es auch in Europa zu leidlichem Bekanntheitsgrad bringt und die mich persönlich ein wenig an die Metal-Grunge-Variante etwa der Marke Alice in Chains erinnert. Everman geht mit der Band nach San Francisco, hängt mit den Musikern gemeinsam in einem Haus ab und wird zusehends unzufrieden. Ich wollte nicht irgendwann sagen müssen, ich hätte in 15 oder 20 Bands gespielt, sagt er Clay Tarver, der ihn zuletzt im letzten Jahr aufgesucht hat. Everman beginnt nun zu trainieren. Früh morgens, wenn die anderen noch schlafen, dreht er seine Runden. Er schwimmt, er stemmt Gewichte. Eines Tages verschwindet er ganz. Und bewirbt sich bei der Army. Seine Haare lässt er schneiden, den Nasenring entfernt er. Fort Benning ist seine erste Station. Jason Everman ist jetzt 26 Jahre alt. Im April 1994 erschießt sich sein ehemaliger Nirvana-Kollege Kurt Cobain. Zahlreiche Fotos, auch aus der Frühzeit der Band, kursieren nun wieder. Sein Schleifer bei der Army erkennt Everman auf einem der Bilder wieder. Jetzt ist sie dahin. Die offensichtlich ersehnte Anonymität. Zeig mal, was du kannst, du Rockstar. So geht es wohl Tag aus, Tag ein. Doch Everman hält dem verstärkten Drill stand. Er wird Ranger. Und eine seiner ersten Stationen führt ihn nach Lateinamerika. Mitten hinein in den Kampf gegen sogenannte Drogenkartelle und deren Armeen. Seine Kampfeinsätze, sagt er, hätten durchaus Ähnlichkeit mit Bands und deren Auftritten. Du musst aufpassen, dich aufeinander verlassen können und dich überkommt das Gefühl, dass da etwas verdammt Cooles im Schwange ist. Das nenne ich Leben, sagt er. Musik eben von der amerikanischen Band Mindfunk aus Mitte der 90er Jahre. Die Band dürfte wohl nicht mehr existieren. People Who Fell From The Sky ist das Album, aus dem ich eben Musik gespielt habe. Gerne hätte ich ein früheres Album von Mindfunk gespielt, auf dem Jason Everman wohl beteiligt gewesen ist. Aber das gab meine Sammlung heute nicht her und ich habe es auch sonst wie nicht ausmachen können. Und hier gerade verklungen ein Album aus dem letzten Jahr von der bezaubernden Marissa Nadler, The Sister, die Schwester. Die Geschichte von Jason Everman. Er sieht sich als Ranger noch nicht am Ende seiner ganz persönlichen Fahnenstange angelangt. Er will mehr. Er will zu den Special Forces. Er will Elitekämpfer dieser Spezialeinheit sein. Und genau so kommt es auch. Pakistan, Afghanistan, Kämpfe gegen die Taliban, Hubschraubereinsätze, aber auch solche wohl auf den Rücken von Pferden. Jason Everman nimmt auch teil am Irakkrieg 2003. Unmittelbar vor ihm explodieren irakische Panzer, ganze Häuser fliegen in die Luft. Wie im Film, möchte man da sagen, und seinem Gegenüber Clay Tarver rutscht dieser Vergleich wohl tatsächlich so oder so ähnlich heraus. Worauf Jason Everman freilich ihn korrigiert. Der tatsächliche Krieg, sagt er, ist wesentlich langsamer als der im Film. In Details geht Everman wohlweislich nicht. Hochdekoriert verlässt er die Army im Jahr 2006. Seine Halbschwester wird oft gefragt, ob sie Jason Everman kennt, ob sie gegebenenfalls verwandt ist mit ihm. Sie bejaht und rechnet damit, dass all die jungen Kerle nun anfangen mit Nirvana oder Soundgarden, den beiden Ex-Bands von Everman. Aber sie tun das nicht, rühmen stattdessen seine Qualitäten als Elitesoldat. In seiner Wohnung türmen sich Medaillen, Auszeichnungen aller Art. Ein Bild zeigt ihn neben dem ehemaligen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Ein gescheiterter Popstar, Held auf dem Schlachtfeld. Matani dürfen hier natürlich nicht fehlen, die Geschichte von Jason Everman. Nach seiner Zeit bei der Army 2006 also strebt Jason Everman ein Studium der Philosophie an. Zu seiner eigenen Überraschung bekommt er einen Platz an der renommierten Columbia University in New York. Vor kurzem hat er seinen Bachelor gemacht. Jason Everman ist heute 45 Jahre alt. Clay Tarver, der ehemalige Gitarrist in den Bands Bullet La Volta und Chavez, hatte Everman seit den sporadischen Begegnungen in diversen Konzerthallen 1989 nie mehr gesehen, befindet es aber jetzt, knapp 25 Jahre später, für nötig, die Geschichte dieses Mannes dem Rest der Welt mitzuteilen. Zu Recht, wie ich meine. In einem abschließenden Gespräch auf dem Gelände der Columbia University fragt Clay Tarver Jason Everman, wie es sich anfühlt, nach all den Stationen nun ein studentisches Dasein zu führen. Ich lebe so, wie ich es immer wollte, anonym, antwortet Everman. Tarver sagt, ein solch ungewöhnliches Resümee erlaube die Vermutung, er, Jason Everman, könne der einst einmal einen richtig coolen Philosophieprofessor abgeben. Doch Everman schüttelt den Kopf und lacht. Dazu fehlt mir vermutlich die Geduld und die Ausdauer, sagt er. Eher werde ich vermutlich schon bald irgendwo als Barkeeper arbeiten. Gute Nacht. I get a little nasty. You say I'm just showing off in front of the visitors. You say I'm going for cheap ass. He's my offstage prompter. It's true, he helps me connect with my big Napoleon. I don't know what that's about. What's that about? We will receive you in the good road that still smells of pledge. Pictures of our smiling faces, stations of the cross, teeth and puberty. She cries at motorcades. She cries at motorcades. She cries at motorcades. She cries. Strangest things. Mine is the Venice. I won't be long, I promise you. I never thought I'd feel this way again. Don't rush. It's like the loneliness became my friend.